Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben uns hier versammelt, um über einen Film zu sprechen. Wir sprechen über God's Not Dead aus dem Jahr 2014. Und warum wir das Ganze hier machen, liegt daran, weil Lotso, der an dieser Stelle auch mal wieder dabei ist, Hallo. ja, er hatte diesen Film vorgeschlagen und ja, das Einzige, was ich wusste, dass Kevin Sorbo eben halt in diesem Film mitspielt. Und ja, möchtest du noch ein paar Worte sagen, warum du diesen Film vorgeschlagen hast? Weil am Ende der letzten Ausgabe, ihr erinnert euch wahrscheinlich, Hardcore Henry, sind wir quasi, nachdem das Ganze im Kasten war, irgendwie auf Kevin Sorbo zu sprechen gekommen. Und was Huli nicht wusste, ist halt, dass er jetzt in einer ziemlich rechten Ecke gelandet ist und dementsprechend auch damit beschäftigt ist, den lieben halben Tag Propaganda in die Twitter-Sphäre rauszuhauen. Der Mann ist Donald Trump-Supporter, der Mann ist sehr fanatischer Republikaner und eben auch Christ. Und das schlägt sich auch quasi in seiner Filmauswahl nieder, denn er hat in einem christlichen Propagandafilm mitgespielt, der ziemlich erfolgreich sogar war. In Amerika gibt es gerade eine Welle an solchen Filmen. Also die sind richtig beliebt. Es gibt ganze Studios, die sich dem widmen. Und das ist hier die erfolgreichste Produktion des Studios Pureflix. Name ist Programm. Und ja, die Dinger machen wirklich hart Kasse. Wir haben eben nachgeguckt, das Film hat ein Budget von 2 Millionen, es hat 60 Millionen Dollar eingespielt, also das 30-fache. Die Filme sind halt einfach zu produzieren und die haben eine feste Audience. Das heißt, es gibt tatsächlich, habe ich gelesen, Kirchengemeinden, die Bustrips zum Kino organisieren, damit sie sich gemeinsam den neuesten christlichen Film der Saison ansehen können. Und Gott ist nicht tot ist halt einer der bekanntesten. Unter anderem auch, weil Kevin Sorbo mitspielt, der ja ein halbwegs bekannter Name ist. Und ich habe Huli gesagt, lass uns mal was von Kevin Sorbo gucken, aber er wusste nicht, worauf er sich einlässt. Also ich muss ja sagen, ich war bis vor einigen Wochen nicht informiert, wie Kevin Sorbo aktuell tickt. Das Letzte, was ich mit ihm gesehen hatte, war einer dieser Direct-to-DVD-Produktionen von Walking Tall. Ich glaube, das war Walking Tall 3 oder so. Und das war der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe. Und als du mich dann darauf aufmerksam gemacht hattest, also ich kannte Kevin Sorbo jetzt als Heranwachsender nur als Herkules aus dieser 90er-Jahre-Serie und du machtest Ich mich dann. zitiere, ich muss jetzt all meine Herkules-DVDs verbrennen. Ja, ich war sehr entgeistert, als ich dann über das Weltbild von Kevin Sorbo gestolpert bin. Und nun ja, also ich habe mir dann auch diesen Film angeschaut und musste auch feststellen, dass wir nicht nur einen 90er-Jahre-Helden in diesem Film sehen, wir sehen hier nämlich tatsächlich auch Dean Cain, den man aus der 90er-Jahres-Superman-Serie Die Abenteuer von Lois und Clark kennt, sieht. Und das hat mich dann ebenfalls auch erstaunt, dass dieser eben halt auch so ein bisschen sehr konservativ tickt und ja, solche Filme, wenn man sich da mal näher mit der Materie auseinandersetzt, können Weltbilder zerstören. Aber du konntest auch noch ein bisschen was zu Dean Cain sagen. Dean Cain, ja, er war ja Superman in den 90ern, ne? Genau. Nicht zu verwechseln mit Demon Cain. Die Referenz versteht nicht jeder. Die Wrestling-Fans vielleicht. Ja, auf jeden Fall, der Film lässt sich zusammenfassen als Herkules und Superman gegen Gott. Oder? Ja, man kann es schon so zusammenfassen. Ja, Dean Cain hat Superman gespielt. Ich glaube, Terry Hatcher war Lois in der Serie. Und Kevin Sorbo war, glaube ich, der Runner-up für die Rolle. Also die hatten sich ja schon mal getroffen, jetzt sind sie halt gemeinsam in diesem Film zu sehen. Das ist so kleine Trivia am Rand. Ich habe es aus der IMDb, ob es stimmt, kann ich war nicht Casting-Direktor für Superman, ne? Aber ist vielleicht noch mal ganz interessant so am Rande. Ja, wo wir gerade mal bei Randnotizen sind, das Interessante ist ja auch, dass David A.R. Wright, der ja eben halt dieses Pure Flix Entertainment leitet, dass der ja auch... Der ist Co-Produzent. Der ist Co-Produzent und spielt selbst einen Reverend in diesem Film. Und aber wir sehen ja nicht nur solche Charaktere, wir sehen ja auch, wie du hattest mich drauf aufmerksam gemacht, mir war das gar nicht bewusst, man sieht nämlich hier auch welche von der Robertson-Familie, die man ja so aus dieser Duck Dynasty-Geschichte kennt. Ja, einer der Typen von Duck Dynasty hat einen schicksalsträchtigen Cameo in diesem Film. Ja, ansonsten sieht man dann eben halt so Leute wie Paul Kuo, die eben halt immer so Nebenrollen in diversen Sci-Fi- und Fantasy-Produktionen haben, also jetzt nichts Großes. Und ja, aber kommen wir jetzt mal zum Plot. Es ist wirklich nicht so, dass sie ein großer Cast wäre. Also Kevin Sorbo ist gerade noch der bekannteste Name und das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Also der Hauptdarsteller hat sonst, ich habe nachgeguckt, der war ein Hintergrundtänzer in High School Musical 2. Das ist so die Bekanntheitsstufe, auf der wir uns hier bewegen. Ja, kommen wir mal zum Plot des Ganzen. Das Ganze wird nämlich eben halt so aufgebaut, dass du erstmal eine Vielzahl an wirklich eindimensionalen Charakteren siehst und die werden dann eben halt so eingeführt. Wir haben hier in einer der Hauptrollen haben wir diesen, wie heißt er, Josh Wheaton, ich weiß nicht, wer auf diesen Namen gekommen ist, verkörpert von Shane Harper und er ist eben halt ein sehr gläubiger Student, der einen Philosophiekurs besucht. Und in diesem Philosophiekurs ist Professor Redison eben halt der den leitet. Und dieser wird eben halt gespielt von Kevin Sorbo. Und Kevin Sorbo verkörpert hier eben halt diesen sehr atheistisch geprägten Philosophie-Prof. Und das ist so quasi der Hauptbestandteil der Story, dass eben halt ein Gläubiger in einen Philosophiekurs geht und damit geht das ganze Schlamassel schon los, möchte ich sagen. Ja, aber es geht halt nicht nur um diese Hauptstoryline, also das ist der dickste Brocken, den heben wir uns mal für den Schluss auf, würde ich vorschlagen. Ja, okay. Weil der Film ist halt so ein bisschen Paul Thomas Andersons Magnolia für Christen. Nur weil der Film für Christen ist, fehlt dann halt die Rolle von Tom Cruise als Sexgott. Ich weiß nicht, ob du Magnolia gesehen hast. Ja, ja. Also, dass du quasi die ganzen Einzelschicksale hast und am Ende fügen sich dann quasi alle Schicksale zusammen. Und das heißt, du hast mehrere kleine Nebenplots. Manche davon sind wirklich nur 2-3 Szenen. Und es geht um Charaktere, die ein bisschen am Scheideweg sind, also quasi die gespalten sind, Christentum, Nicht-Christentum und im Laufe des Films werden sich alle für das Christentum entscheiden. Und von diesen Nebenplots gab es, glaube ich, einen, der dich besonders aufgeregt hat. Ja, also von diesen ganzen, also wir haben hier verschiedene Plots, die irgendwie, wo die Charaktere miteinander verbunden sind und eine der Charaktere ist eine Muslima und was mich halt so wütend gemacht hat, dass eben halt der Vater eben halt als sehr traditionell eben halt dargestellt wird. Sie ist eine Muslima, die eigentlich Christin ist. Also sie glaubt eben halt an Gott, aber aufgrund der Erziehung ihres Vaters ist sie eben halt als Muslima unterwegs. Und das wird so schlecht eingeführt. Also es ist jetzt an meiner Stelle, ich muss hier einen Disclaimer reinhauen. Ich bin zwar Atheist, aber diese Aufnahme und unsere Diskussion soll jetzt in keinster Weise irgendwie jetzt Bashing gegen gläubige oder religiöse Leute sein. Nur wie dies dargestellt ist, ist auf so vielen Ebenen einfach unkorrekt und falsch. Denn sie wird nämlich eben halt, also diese Muslima, wird nämlich eben halt von ihrem Vater zur Schule gebracht und kaum ist sie eben halt auf dem Campus. Uni. Genau, zur Uni. Also so ein Control-Freak ist der Vater, dass er quasi nach Anfang 20-Jährige noch zur Uni fahren muss, damit sie auch ja keinen Blödsinn macht unterwegs. Ja, und kaum steigt sie aus dem Auto aus, wartet dann, bis ihr Vater weg ist und dann nimmt sie eben halt ihre Verschleierung ab und das. Ja, also ihr könnt euch jetzt vorstellen, auf welcher Ebene wir uns hier begeben in Sachen Charakterzeichnung. Und das ist sowieso alles so eindimensional und stumpf, wie das alles dargestellt wird. Ich meine, du hast hier auch unter anderem eben halt auch noch so verschiedene Charaktere, aber diese Art und Weise, wie man eben halt eine Muslima darstellt, ist das geht einfach gar nicht, finde ich. Also du kannst beziehungsweise das richtig Tragische ist ja, wie sie den Vater darstellen, weil der Vater ist ja repräsentativ in diesem Film für alle Muslime. Und quasi wird jeder, der an den Islam glaubt, als Unterdrücker dargestellt. Und das kann man so pauschal nicht machen. Das geht nicht. Aber das ist ja nicht nur die einzige Randgruppe, die, sage ich jetzt mal, in einem falschen Licht... Bleiben wir erstmal beim Vater, also okay. Beziehungsweise bei dieser Story der Muslime. Das Erste, was wir sehen, ist halt, dass sie das Kopftuch abnimmt. Und was wir gezeigt bekommen, ist halt, dass sie als Muslime quasi diesen Islam auferdrückt bekommt, das eigentlich gar nicht möchte. Sie möchte halt ein bisschen eigenständiger sein, selbstständiger. Aber sie traut es sich nicht, weil der Vater traditionell ist. So drückt sie es aus. Ja, man könnte sagen, der Vater ist fast schon ein Radikaler. Also der toleriert da gar keine Abweichung. Und natürlich werden gerne mal solche Fälle dokumentiert, aber das ist bei weitem nicht der Regelfall. Und ja, auf jeden Fall im Verlauf ihrer Plotline kommt dann halt das Mädel nach Hause, wurde nicht wegen dem Kopftuch erwischt, aber sie legt sich halt zuerst ins Bett und wie man das so als junge Frau nach einem harten Tag an der Uni macht, wird sie sich erstmal einen christlichen Gottesdienst auf dem iPad. Und das heißt, sie liegt dann im Bett, ganz gechillt und hört sich ein paar Worte Gottes an. Und dann kommt ihr kleiner Bruder ins Zimmer, guckt sie ganz böse an. Also das ist dann auch so umgesetzt, dass er quasi wirklich böse mit inklinierten Augenbrauen die Schwester anguckt und er reißt ihr einfach den iPod aus der Hand. Warum wird übrigens nicht erklärt. Der Bruder ist einfach reingekommen, hat ihr das iPod weggenommen und sieht dann, was er sich da gerade anhört, nämlich Christenzeug und rennt damit natürlich sofort zum Vater. Und der Vater rastet aus, weil das geht gar nicht. Und er droht ihr Schläge an und er schmeißt die eigene Tochter aus dem Haus, weil sie sich auf dem iPod quasi eine Messe angehört hat. Obwohl sie an der Uni ist. Sie hätte einfach sagen können, ich muss es für die Uni hören oder was sonst was. Aber dann hätte der Film wahrscheinlich gesagt, ja, dann gehörst du eben nicht auf eine Uni. Und also es ist sehr stumpf, es ist sehr platt und als Moslem würde ich mich hart beleidigt fühlen. Also ich war wirklich über diese Szene, war ich wirklich wütend. Also ich hatte schon in der vorherigen Aufnahme schon mal, bin ich richtig laut geworden. Leider ist die Aufnahme nichts geworden, sonst hättet ihr meinen kompletten Rage-Mode gehört. Das ist das dritte Mal, dass wir jetzt über diesen Film in Anführungszeichen sprechen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen Gottes. Ja, also es ist einfach, man kann es drehen und wenden, wie man es will. Es wird einfach so dargestellt, jeder, der ein Moslem ist, hat böse Züge. Und das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Warum diese Plotline hier drin ist, wird halt erst mit der Endmessage deutlich. Darüber sprechen wir später noch. Und dann wird auch ersichtlich, warum dieser Plotteil explizit so tragisch ist, beziehungsweise warum das überhaupt nicht geht. Denn ja, wenn man den Hauptplot mit dem Studenten in Betracht zieht, ist das eine einzige Verteufelung des Islam. Und es geht eigentlich nur darum, einer anderen religiösen Gruppierung eine draufzuzimmern. Und das ist so das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Aber nicht nur eben halt, wie schon angedeutet, eben halt Moslems werden in einem schlechten Licht dargestellt. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir hier andere stereotypischen Charaktere sehen. Und Veganer. Genau, aber dazu brennt es dir wahrscheinlich unter den Nägeln, über diesen Charakter etwas zu sagen. Also das ist jetzt keiner der bösen Charaktere, sondern es geht um eine Veganerin, die bloggt. Und ja, ich glaube, sie ist hier so quasi ein Stand-in für alle jungen, modernen Leute. Also quasi für die Millennial-Crowd, die sich gerade so ein bisschen von Gott distanziert. Der Film sieht das. Also das Ziel des Films ist zu sagen, Leute, glaubt an Gott, Christentum rockt fett. Und ja, sie ist halt diese Hippe, diese Dauerbeschäftigte, hat keine Zeit, sich mit Religion zu beschäftigen. Und sie will halt offenbar eine Blogschrift schreiben über Duck Dynasty, weil die Leute ja Jäger sind und Tiere töten und auch Waffen verkaufen für die Vogeljagd. Und offenbar ist dann dieser Duck Dynasty-Typ zu Besuch in der Stadt, weil er sich die Kirche ansehen will oder was weiß ich. Und sie fängt ihn halt ab und will ihm kritische Fragen stellen, in der dann der Duck Dynasty-Typ ganz gekonnt mit Bibelzitaten antwortet. Und der ist ganz ruhig und ganz weise und geht auf all ihre Fragen ein. Und das ist später nochmal wichtig, denn diese Frau wird auf die Probe gestellt, denn sie wird mit Krebs diagnostiziert. Und ich glaube, die Diagnoseszene ist dir sauer aufgeschlagen. Mhm. Sie sitzt da quasi, während sie eben halt so total beschäftigt eben halt so an ihrem Smartphone zugange ist, und sie kriegt diese Krebsdiagnose. Und jeder würde dann eventuell reagieren, so, sind Sie sich sicher, können wir vielleicht nochmal einen Test machen, etc. Sie hört erstmal gar nicht hin, sie labert dem Arzt die ganze Zeit rein und guckt auf ihr Handy und... Und das Einzige, was nachdem dann eben halt sie dann eben halt so endlich mal dem Arzt richtig Aufmerksamkeit schenkt und sie dann irgendwie... Ja, weil der Arzt irgendwann sich einschaltet und sagt, hören, Sie haben Krebs. Ja. Er sagt das so gerade heraus, weil sie sonst nicht zuhört. Und dann sagt sie einfach, ich habe keine Zeit für Krebs. Das ist so niemand, wirklich, ich meine, klar ist das so, dir fällt alles aus dem Gesicht, wenn du gesagt bekommst, ja, du hast Krebs. Und sie sagt einfach, ich habe keine Zeit dafür. Und ich bin eine emanzipierte junge Frau, ich arbeite den ganzen Tag, ich kann mir Krebs gerade nicht leisten. Oh, es ist so, und es wird so dargestellt, als wenn Leute, die einen gewissen modernen Lebensstil haben, dass diese Leute dumm sind. So impliziert mir der Film das. Und das ist auf so vielen Ebenen ebenfalls falsch und total unkorrekt. Und das geht einfach nicht. Ich meine, wenn du einen Comedy-Film machst, der stumpf irgendwie Satire, eine Art von Satire macht, kannst du das eventuell bringen, aber nicht so. Weil dieser Film hat ja eben halt eine gewisse christliche Botschaft, die er vermitteln will, und er stellt eben halt auch diese Leute in einem schlechten Licht dar, und das geht halt gar nicht. Aber sie ist ja eben halt mit diesem Börsen- bzw. Unternehmens-High ist sie ja eben halt angebandelt. Uli, ich weiß nicht, ob du einen Film kennst namens The Room, der ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja, den kenne ich sogar. Es gibt eine Szene, an die mich dieser ganze Handlungsstrang sehr stark erinnert hat. Und zwar an einer Stelle in diesem Film sitzen halt Mutter und Tochter auf der Couch und die Mutter sagt, I've got the results back. I definitely have breast cancer. Und die Charaktere in diesem Film reagieren halt total sinnfrei auf harte Diagnosen, also die Tochter sagt vorher der Frau, mein Mann betrügt dich, dann sagt die Mutter, ich habe Krebs, und die plaudern dann so fröhlich weiter, als wäre gar nichts Hartes gesagt worden. Und von der Art und Weise, wie Charaktere solche Nachrichten aufnehmen, erinnert mich God's Not Dead am stärksten halt an The Room, und das ist kein gutes Zeichen, finde ich. Weil ja, jetzt kommt ja die Szene mit Dean Cain, du wolltest das gerade ansprechen, und Dean Cain ist kein Börsenhai, aber er ist so ein dieser Unternehmertyp und der interessiert sich quasi nur für die Kohle und er will seine Deals mit den Japanern abwickeln, und er ist halt mit dieser Bloggerin zusammen, beziehungsweise es ist nicht ersichtlich, ob sie Bloggerin ist oder Journalistin, aber moderne, hippe, emanzipierte Frau, was auch immer, und sie treffen sich dann zum Abendessen, und das Erste, was sie sagt, ist, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Und der Mann ist direkt genervt, dass die Frau das Wort ergreift. Er sagt, boah, nein, das ist ganz wichtig. Ich muss heute über meine Arbeit reden. Ich habe die Partnerschaft bekommen. Großer Erfolg für meine Firma. Und sie fällt dem Mann ins Wort und sagt, ich bin mit Krebs diagnostiziert worden. Das Erste, was der Mann drauf entgegnet ist, hätte er nicht bis morgen warten können. Es ist so, oh, es ist so. Er interessiert sich, also er ist mit dieser Frau zusammen. Also selbst wenn es kein glückliches Verhältnis wäre, man reagiert doch nicht so gleichgültig darauf, dass jemand sagt, hör mal, ich habe Krebs, ich werde wahrscheinlich sterben. Was sagst du doch nicht, hör mal, hätte das nicht warten können, was interessiert mich der Scheiß? Das sagt doch kein Mensch. Aber ich habe gerade ein Meeting, kannst du deinen Krebs verschieben? Hör mal, ich mache hier Cash, da kannst du mir doch nicht mit Krebs kommen. Also dieser Film hat wirklich so nur eindimensionale Charaktere, also wie die ganzen... Aber es kommt noch fetter in der Szene, weil der Unternehmer ist ja Unternehmer, er interessiert sich nur fürs Geld, also hat er natürlich keine Werte und darum buttert er der Frau auch unter, ja, ich habe unsere Beziehung mehr so als Vertragsverhältnis gesehen. Du steuerst was bei, ich steuere was bei und wir beide profitieren voneinander. Jetzt hast du Krebs, jetzt bist du mir quasi nur noch ein Klotz am Bein. Ich habe nichts mehr davon. Ich sehe dieses Verhältnis hiermit als beendet. Und das sagt er quasi, also er regt sich erstmal auf, dass die Frau ihm wegen einer Krebsdiagnose nicht zuhört, wie er einen Deal mit Japanern abwickelt. Und danach fängt er an, sie eiskalt abzuservieren, weil sie an Krebs erkrankt ist. Es ist, also das ist echt ein Brett, wenn man sich das mal so im Kopf ablaufen lässt. Also diese Szene zeichnet mal wieder so, wie eindimensional der ganze Plot ist und die ganzen Charaktere sind und in welche Richtung das Ganze geht. Es werden alle Leute, die eben halt nicht so einen normal konservativen, normalen in Anführungszeichen konservativen Weg gehen, eben halt schlechte Menschen sind. Und das ist ebenfalls so komplett falsch. Aber wir haben ja hier... Und mir gehen meine Mitmenschen völlig am Arsch vorbei, weil ich nicht an Gott glaube. Kane hat auch noch eine Schwester in diesem Film. Deren Mutter ist an Alzheimer erkrankt. Ich glaube, da wolltest du was zu sagen, Holly, oder? Ja, also die Großmutter ist eben, nee, die Mutter war es, ne? Die eben halt, was war es? Ja, die Mutter. Die Person, die hier am Glaubensweg ist, ist halt die Schwester halt, die auch mit Kevin Sorbos Charakter verheiratet ist, wozu wir später kommen. Und ihr Mann ist auf jeden Fall sehr atheistisch und eigentlich glaubt sie nicht so an Gott, aber die Mutter ist sehr gläubig und sie ist halt kurz vorm Sterben, das sieht sie, weil der Krankheitszustand sehr heftig geworden ist und im Verlauf der Story sieht sie halt, dass sie mit ihrer kranken Mutter allein gelassen worden ist und fängt dann mit an Gott zu glauben, weil sie halt möchte, dass die Mutter in den Himmel kommt. Das ist quasi so der Plotverlauf. Das Interessante ist aber, wie Dean Cain auf seine Mutter reagiert. Das war auch so ein Fall. Also die Mutter liegt eben halt in diesem Pflegeheim, total dement. Sie weiß manchmal nicht, wer Leute drumherum sind. Sie weiß gar nicht, also bekommt kaum noch was mit von der Welt. Und Dean Cain, alias Mark Shelley, so heißt der Charakter, glaube ich. Und der kommt dann eben halt irgendwie zu dieser Mutter in dieses Pflegeheim und entlastet sich quasi seiner Sorgen und sagt dann, ich habe in meinem Leben alles erreicht, ich habe trotzdem nie... Er geht zu ihr hin, um die Frau auszulachen, das ist ja das Harte. Also er sagt ja, da sitzt du nun und stirbst. Also er weigert sich vorher immer, die Mutter zu besuchen, weil er hat ja keine Zeit für seine Mitmenschen, kranke Leute sind ihm egal. Und jetzt quasi am Ende der Handlung geht er so besuchen, weil er wohl ein bisschen an sich selbst zweifelt, keine Ahnung. Und er sagt dann auch, ich habe immer meine Karriere verfolgt und du sitzt hier und hast an Gott geglaubt und hast nichts gemacht. Und er fängt dann halt, ich musste kurz einwenden, weil er geht ja eigentlich hin, um die Mutter bloßzustellen. Oder? Ich weiß nicht, also mir kam das so... Mir kam das so vor, als wenn er sich in dem Moment ein bisschen nachdenklich stimmt, aber vielleicht drückt er. Er ist nachdenklich, aber er ist quasi noch in dieser Abwehrhaltung. Er will nicht einsehen, dass er falsch ist. Also konfrontiert er die Mutter, die für alles steht, wofür er nicht steht. Okay. Also so habe ich die Szene aufgefasst. Weil er will sie quasi unter die Nase reiben. Sieh her, ich habe recht, ich bin so erfolgreich geworden in deiner Lebensweise und du bist hier im Altersheim allein und hast Demenz. Ja, aber interessanter ist ja, wie die Mutter dann, obwohl sie Demenz hat, reagiert. Ja, das ist der Hammer. Obwohl sie dement ist, kommt sie dann eben halt mit einer These von wegen, ja, manchmal möchte der Satan eben halt, dass wir nicht zu Gott finden und beschenkt uns mit Reichtümern etc. Und du denkst dir einfach, hey, du bist dement, wie kannst du jetzt hier noch so eine These raushauen? Hast du überhaupt verstanden, was der gesagt hat? Aber hey, du bist dement, aber hey, wow, dein Kurzzeitgedächtnis scheint ja jetzt doch wieder zu funktionieren. Und das die Hauptsache ist, dass Satan den Leuten manchmal nette Sachen gibt, damit sie nicht an Gott glauben. Wenn dir was Gutes passiert, dann nur, weil Satan es so will. Warum sollten wir nicht Satan anbeten? Dieser Film impliziert quasi, dass wenn wir irgendwie dement mal erkrankt werden, könnte Jesus über uns kommen. Ja. Und aber schau es dir doch mal an. Am Ende dieser Plotline sagt die Frau ja, du hast nur deinen Erfolg, weil Satan dich quasi mit kleinen Geschenken umwirbt und bla bla bla. Und Gott stellt halt den ganzen Film über Leute quasi vor harte Proben, lässt sie leiden, damit sie weiter an ihn glauben. Und ja, Team Satan. Ja, ich meine, Erfolg lieber als Krebs oder Alzheimer. Was soll der Scheiß? Ich meine, interessant ist ja auch, dass Dinge nicht so passieren. Ich weiß nicht, ob wir kurz mal das mit dem Reverend anschneiden können. Weil gerne. Das ist ja das auch ist so. Das ist ja so quasi der letzte Mini-Plot. Das ist ja so eine Sache. Er spielt quasi einen Reverend. Also David A.R. White spielt hier den Reverend Dave, der eben halt so ein bisschen an seiner Arbeit zweifelt. Und seine Plotline ist quasi, dass sein Auto nicht anspringt und deswegen er nicht zu diversen Sachen kommt. Ohne Scheiß, es geht darum, dass er mit einem Kollegen, einem Reverend Jude, Reverend Jude, nach Disneyland fahren will. Und also die haben sich ja so einen Trip vorgenommen und der sagt ihm dann auch die ganze Zeit, ja, ich fühle mich in meinem Job nicht mehr so wohl, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Arbeit verrichte. Und deswegen wollen sie sich ein Auto mieten und wegfahren, aber die Autos springen jedes Mal nicht an. Wer hätte es gedacht? Alles nur, weil Gott das so will. Gott will, dass sein Auto kaputt ist. Gott mag Disneyland einfach nicht. Nein, weil Disney macht ja Kohle und Gott hasst ja Leute, die Stimmt. Kohle machen. Ja, ey, es macht alles Sinn. Also Leute, also dieser Film ist ein kommerzieller Erfolg, aber er zielt eben halt gegen Leute, die Geld verdienen. Seems legit. Dean Cain ist ein Karrierist und wird daher so dargestellt, als würde er sich nur für seine Karriere, für sich und das Geld interessieren. Seine Verlobte oder seine Freundin ist für ihn eine Vertragspartnerin, die sieht also gar nicht wirklich als Freundin an. Er geht ins Altersheim, um seine demenzkranke Mutter bloßzustellen und deswegen ist er ein ganz armes Würstchen, weil er hat seine Kohle, aber sonst hat er nichts, weil alle anderen Leute haben sich von ihm abgewendet, weil er so ein Arsch ist. Das ist quasi die Botschaft, die der Film an dieser Stelle mit sich trägt. Konzentrierst du dich nur auf Geld und Karriere, bist du ein Arschloch, das nicht an seine Mitmenschen denkt. Und dass es dann auch gerade in Amerika eine große Wohltätigkeitskultur unter Reichen gibt und Leute wie Bill Gates quasi die Hälfte ihres Vermögens armen Menschen vermachen, das wird natürlich unter den Teppich gekehrt. Haben wir jetzt eigentlich schon alle durch? Können wir dann langsam mal zur Hauptstoryline kommen? Ja, Paul Kuo können wir dann quasi innerhalb der Hauptstoryline abarbeiten, weil sein Plot hat wirklich nur zwei Szenen oder so. Genau. Weil es, wie schon am Anfang der Aufnahme erwähnt, die Hauptstoryline besteht echt hier aus diesem Josh und dem Professor Redison, die eben halt einen erbitterten Kampf führen, um die Existenz von Gott zu beweisen. Ja. Und es geht dann. Ja, ich dachte, du wolltest da jetzt eben halt einspringen. Ich hake mich gleich ein. Okay, also. Es ist so, wir sind eben halt so an der Position, dass eben halt Josh eben halt wie alle anderen in diesem Kurs eben halt unterschreiben mussten, dass Gott nicht existiert, dass Gott tot ist. Das war die Grundvoraussetzung von Professor Redison. Und ich denke mal, dass das überhaupt nicht so sein darf und ich glaube, das ist sogar illegal, was der Professor Redison da gemacht hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Universitätsprofessor auf der Welt sagt, hier, du musst unterschreiben, dass du nicht an Gott glaubst, weil In manchen Ländern kann das vielleicht sein, aber nicht in unserer westlichen Welt. Also, das gibt es einfach nicht. Das in Deutschland wäre es definitiv illegal und religiöse Diskriminierung. In Amerika weiß ich nicht, ob es illegal wäre, aber ich würde auf jeden Fall eine fette Klage riskieren, weil gerade Christen. Hier ist das Problem von diesem Film. God's not dead oder Gott ist nicht tot, wie er im Deutschen heißt, stellt Christen als unterdrückte Minderheit dar. Und das in ist so Amerika. Falsch. Das ist so falsch. Die Christen sind in der westlichen Welt die dominierende bzw. die am weitesten vertretende Glaubensrichtung. Und wer etwas anderes behauptet, nein, du hast einfach Unrecht. Das ist einfach jenseits der Realität und es entspricht nicht der Wahrheit. Du darfst deinen Glauben gerne ausleben, aber nur weil dein Glaube quasi nicht Staatsreligion ist, wirst du nicht unterdrückt. Das ist quasi hier die also jeder, der Atheist oder Moslem oder sonst was ist, wird als Unterdrücker dargestellt, weil nur das Christentum richtig ist und den Leuten angeblich die freie Entscheidung lässt. Aber man sieht sich hier quasi als unterdrückt, weil man seinen Glauben nicht voll ausleben darf, angeblich. Und hier ist auch der Grund, warum der Film an einem Campus spielt, weil Unis haben in Amerika den Ruf, besonders liberal oder demokratisch zu sein, besonders fortschrittlich zu sein in ihrem Denken. Und die Message ist halt, Unis verderben unsere Jugend, Leute werden da zum Atheismus erzogen und man bekommt da quasi atheistische und wissenschaftliche Sichtweisen aufgedrückt und das geht ja gar nicht. Und unser christlicher Held ist halt ein Student, der sich wehrt und für seinen Glauben kämpft. Und das ist das Allererste. Es geht an einer Uni nicht, dass eine Voraussetzung für eine Kursteilnahme oder sogar für das Bestehen eines Kurses darstellt, dass du erklären musst in einem unterschriebenen Dokument, dass du nicht an Gott glaubst. Das ist diskriminierend und beziehungsweise wird auch diskriminierend, weil sich Josh halt weigert, soll er halt 3 Vorträge aller 20 Minuten halten, in denen er beweisen muss, dass es Gott gibt. Weil wenn er es nicht kann, die Erwartung ist halt, Gott ist nicht tot. Davon gehen wir in all unseren philosophischen Thesen hier an der Uni aus. Wenn du denkst, Gott existiert, dann musst du das allen anderen beweisen. Und darum darf er quasi an 3 verschiedenen Vorlesungstagen einen 20-minütigen Vortrag halten, wo wir auch noch detailliert drauf eingehen werden. Aber er muss quasi, um den Kurs zu bestehen, wesentlich mehr Arbeit leisten als all seine Kommilitonen, und das ist definitiv religiöse Diskriminierung, weil er es quasi schwerer hat, da seinen Schein zu bekommen. Währenddessen ist Josh aber auch kein Deut besser, weil ihm wird dauernd gesagt, du kannst den Kurs einfach verlassen, du musst dir das nicht antun. Aber er sagt, nein, ich fühle mich von Gott berufen und auf die Probe gestellt, an diesem Kurs teilzunehmen. Und Junge, an dem Punkt bist du einfach ein Arsch, weil der Professor, schön und gut, das dürfte er nicht machen und Josh wäre definitiv im Recht, sich zu beschweren, aber sich auf das Angebot einzulassen und den Kurs trotz aller Leute, die es ihm anraten, nicht zu verlassen, weil er da quasi eine persönliche Vendetta führen will gegen den Professor, das kannst du nicht machen. Seine Mitschüler bekommen extra Hausaufgaben deswegen, beziehungsweise der Professor gibt am Ende der Stunde mehr Texte auf, als eigentlich geplant war, weil sie müssen sich jetzt noch auf die Vorträge von Josh vorbereiten. Es gehen 60 Minuten Vorlesungszeit auf seine Kosten flöten. Ich meine, die Leute müssen wahrscheinlich einen Test schreiben oder sowas, um den Kurs zu bestehen. Das ist dann Zeit, die davon abgezweigt wird, weil für diesen Kurs Gott ist nicht tot quasi schon eine Voraussetzung darstellt. Das heißt, die verplempern hier eine ganze Stunde Fortlesungszeit, damit über etwas zu reden, was nicht mal prüfungsrelevant wird am Ende. Die Leute wären dem Typen an die Gurgel gesprungen an meiner Uni. Das ist absolut unsoziales, egoistisches Verhalten, das kein Student in der Art und Weise rechtfertigen kann. Das geht nicht. Und ja, also der Film, okay, übernimm du. Was ich gerade noch einwerfen wollte, eben halt, alle sind ja auch irgendwie so eher jetzt so ein bisschen in der Pissed-Position, dass sie eben halt jetzt eben halt aufgrund der Ereignisse eben halt jetzt drunter leiden müssen zwischen diesem Konflikt zwischen dem Prof und dem Josh. Und alle sind jetzt eben halt so ein bisschen aufgewühlt. Nur Martin kommt dann eben halt so als guter Buddy daher. Martin, eben halt der Spiel, eben halt gespielt von Paul Kuo, er spielt einen Chinesen. Und da kommt es eben halt zu einem interessanten Gespräch zwischen ihm und seinem Vater. Weil du bist da so schön aufgegangen bei der letzten Aufnahme, als wir zu diesem Gespräch von dem Vater und ihm kamen. Weil Martin ist genauso so ein egoistischer Drecksack wie Josh. Sei einfach ganz ehrlich. Er telefoniert mit dem Vater. Ich weiß nicht, wie Religionspolitik in China aussieht. Ich weiß nicht, ob dort Christen verfolgt wird, ob dort Christentum verboten ist. Aber der Film stellt das so dar. Und wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass das, was im Film dargestellt wird, richtig ist, bringt quasi Martin seine komplette Familie in Gefahr quasi. Also er telefoniert mit dem Vater, der auch ein Geschäftsmann ist und deshalb ist er wahrscheinlich gottlos. Nicht, weil er in China ist und Buddhist ist oder sowas. Er erzählt ihm halt immer von diesen Vorlesungen und sagt, ja, da ist ein Junge und der hält einen Vortrag, ist Gott real oder ist Gott nicht real, diskutieren wir da. Das ist voll interessant, ich weiß gar nicht, wie ich mich da positionieren soll. Und das sind natürlich Asiaten und wir alle kennen das Vorurteil der leistungsfixierten Tiger-Moms und Dads, die ihre Kinder zu guten Noten dressieren wollen. Und, das Erste, was der Vater natürlich fragt, ist, was sagt denn dein Professor? Und er sagt, ja, mein Professor ist Atheist, der sagt, Gott gibt es nicht. Und dann sagt er, das ist dann auch deine Meinung. Come back when you're doctor. Es ist einfach so falsch, wie das alles dargestellt wird. Ey, aber in einem anderen Gespräch sagt der Vater halt, hör mal, du hast ein Auslandssemester, dein Bruder möchte auch ein Auslandssemester, möchte dieselben Möglichkeiten haben wie du. Du kannst nicht am Telefon über das Christentum reden. Also du kannst hier nicht sagen, dass du dich für das Christentum begeistern lässt. Also er sagt es nicht so direkt, sondern er sagt einfach, wenn du über das Thema weiterredest, gefährst du das Auslandssemester deines Bruders. Und ihm ist das halt scheißegal. Er fängt an, weiter mit seinem Vater über diese Vorlesungsthemen zu reden, obwohl er das definitiv nicht möchte und sie davon ausgehen müssen, überwacht und dafür belangt zu werden. Er bringt quasi seine ganze Familie in China in Gefahr, nur weil er sich als Christin, anstatt einen anderen Weg zu finden, seinen Glauben zu kommunizieren, Gott ist halt wichtiger als das Wohlergehen deiner Familie, denke ich mal an. Es ist wohl wichtiger, dass dein Bruder dieselben Möglichkeiten im Ausland bekommt wie du und es ist wichtiger, ob deine Familie noch frei agieren kann in ihrem Land, wo du sie allein zurückgelassen hast. Das ist so eine Scheiße. Ey, und dann kommt es vor allen Dingen dann immer noch dazu. Weil der Vater wird als der Böse dargestellt, aber ja. In dem Szenario ist es Martin, der falsch agiert. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man die Propaganda, die der Film einem unterbuttert, nicht einfach so schlucken. Vor allem, das ist ja auch noch das Krasse, dass er dann eben halt irgendwie im Laufe der Story dann immer eben halt so der beste Freund von Josh wird und er ihm dann quasi auch noch so gut zuspricht, was man so eher nicht erwarten würde, wenn man das jetzt mal so alles betrachtet. Weil ich glaube, keiner wäre dann so. Ich meine, ey, du läufst Gefahr, dass du eben halt in deinem Heimatland eben halt dafür sorgst, dass deinen Familienangehörigen was passieren kann. Aber hey, scheiß drauf. Ich bin jetzt hier der beste Buddy von dem, wegen dem ich jetzt hier anfange, mich selbst zu hinterfragen. Aber es bleiben wir jetzt mal bei dem großen Konflikt zwischen Josh und dem Prof. Der Film hat nämlich einen erklärten Hauptgegner. Und da werde ich stinkig. Denn es geht in dem Film nicht hauptsächlich gegen Moslems, nicht hauptsächlich gegen Buddhisten oder Atheisten. Der Film richtet sich gegen Akademiker. Und Unis haben halt in Amerika diesen Ruf, besonders liberal, das habe ich schon gesagt, oder? Ja. Liberal und demokratisch zu sein. Und der Film will halt darstellen, okay, unsere Studenten werden dort indoktriniert, sie bekommen den Atheismus auferlegt und müssen daran glauben und bla bla bla. Und es gibt eine Szene, Nachdem halt dieser erste Vorlesungstag war, hat Kevin Sorbo als Professor quasi eine Dinnerparty. Und mit Akademikern, das heißt, alle Kollegen aus seiner Fakultät sitzen da, alle Philosophen. Sie sitzen da, haben Drinks in der Hand und Kevin Sorbo erzählt, ja, ich habe jetzt diesen Spinner in meinem Kurs. Ich habe ihn tatsächlich Vorträge halten lassen, ob es Gott gibt oder nicht. Er muss mir jetzt die Existenz Gottes beweisen, wenn er den Kurs bestehen will. Und alle Kollegen lachen und sagen so, was für ein Idiot, bla bla bla. Weil alle Akademiker werden hier in eine Schublade gesteckt. Alle als radikale Atheisten dargestellt, die es auf Christen abgesehen haben. Und das ist nicht der Fall. Das ist absolut nicht der Fall. Du kannst auch in Amerika an einer Uni Christ sein. Du kannst als Christ wahrscheinlich überall erfolgreich gegenklagen, wenn du dich diskriminiert fühlst. Kim Davis hat sich geweigert, Schwule zu trauen, obwohl das Gesetz es vorgeschrieben hat, weil es gegen ihren Glauben war und hat gesagt, nee, mache ich nicht. Es sind eher Christen, die sich zur Wehr setzen und allen anderen alles vermiesen. Man kann Akademiker nicht so pauschal als Teufelsperson darstellen, die wirklich nur an ihren Atheismus denken und daran ihre eigenen Überzeugungen so radikal Leuten aufzudrängen. Quasi eine Uni, eine Bildungseinrichtung wird quasi als Propagandaeinrichtung dargestellt. Ja, fucking Freigeister. Das allererste, was Kevin Sorbo in seiner Vorlesung macht, er hat eine Tafel und da stehen philosophische Namen drauf. Und er fragt halt, was haben all diese Leute gemeinsam? Die Antwort ist, es sind alles Atheisten gewesen. Hör mal, Huli, ich habe studiert. Ich habe Geisteswissenschaften studiert. Ich musste mich mit Philosophen auseinanderlegen. Wir haben auch über Philosophen gesprochen, die sehr gottesnah waren. Die gibt es nämlich, Überraschung, nicht alle Philosophen sind Atheisten gewesen, sondern viele standen auch dem christlichen Glauben sehr nah und haben wichtige Thesen rausgebracht und die müssen genauso besprochen werden. Das heißt, hier werden sich quasi ein paar besondere atheistische Philosophen rausgepickt, um darzustellen, das sind die Leute, die recht haben und nur über die reden wir hier in diesem Kurs an der Uni. Und das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Es wird quasi so impliziert, dass eben halt alle Menschen, die eben halt etwas Wissenschaftliches in ihrem Leben geleistet haben und deswegen eben halt in der Welthistorie einen gewissen Ruhm erlangt haben, dass diese Menschen eben halt nicht gottesgläubig waren. Und das ist Quatsch. Das ist total, das ist, selbst wenn du nicht gläubig bist, das ist sowas von Quatsch und einfach nicht der Realität entsprechend. Ich meine, du hast ja selber studiert und du hast ja eben auch schon gesagt, dass das eben halt in der Welthistorie auch schon anders war, dass auch gläubige Menschen eben halt etwas Wichtiges getan haben. Vor allem, es gibt in der Wissenschaft nie eine vorherrschende, festgelegte Meinung, sondern es gibt immer verschiedene Theorien, es gibt immer verschiedene Denkrichtungen, gerade wenn es ins Philosophische reingeht. Und man kann nicht einfach sagen, A ist richtig und B ist falsch. So funktioniert akademischer Diskurs nicht. Das heißt, da wird überhaupt nicht begriffen, wie eine Uni funktioniert, aber sie wird die ganze Zeit in einem Film schlecht gemacht und kritisiert. Und du hast es halt richtig gesagt, so sind Wissenschaftler nicht. Nicht jede Person der Weltgeschichte, die etwas geleistet hat, war Atheist. Das stimmt einfach nicht und davon geht auch keiner aus. Und ja, es gibt Atheisten, die sehr in ihrem Glauben, beziehungsweise die gerne diese Ansicht breittreten, dass es keinen Gott gibt und du bist dumm, wenn du an Gott glaubst. Aber das ist bereits die absolute Minderheit einer absoluten Minderheit. Es sind in Amerika keine 2% der Leute Atheisten, geschweige denn wirklich vokale, radikale Atheisten. Und nein, Unis sind nicht dazu da, dich zu indoktrinieren und dazu zu sorgen, dass du gefälligst Atheist zu sein hast. So funktioniert Wissenschaft nicht, so funktionieren Unis nicht. Und das ist ganz plumpe Propagandascheiße, Leuten zu sagen, hey, so funktionieren Unis, du bekommst da was aufgezwungen, anstatt dich selber für oder gegen deinen Glauben zu entscheiden. Nee, also das sind eben halt alles so Sachen, wo du eben halt als, sage ich jetzt mal, Normaldenkender, unabhängig, ob du gläubig bist oder nicht, hinterfragen kannst, so, Ist dieser Film überhaupt richtig? Und dann kommen wir doch langsam mal zu der großen Gerichtsverhandlung, wo dann eben halt geklärt wird, ob es Gott gibt oder nicht. Wo sich Kevin Sorbo wie ein Professor verhält, der niemals Professor an einer europäischen Uni geworden wäre. Nach jeder einzelnen dieser Vorlesung. Ja, die müssen nämlich, also Josh muss eben halt beweisen, dass es eben halt Gott gibt, und er kommt dann eben halt mit Thesen, und das ist jetzt so ein bisschen das Perfide an diesem Film, sage ich jetzt mal. Er zitiert dann zum Beispiel Stephen Hawkins in einem Kontext, der eben halt so abzielt, dass dann eben halt man das so darstellen kann, ja, vielleicht gibt es die Wissenschaft nicht, aber vielleicht gibt es Gott auch nicht. Und das ist alles so blöde einfach nur. Das macht Also mich. sein Ausgangspunkt ist, wir glauben ja an den Urknall und die Urknalltheorie ist mit der Bibel vereinbar, weil im Grunde die Bibel das Einzige ist, was quasi wirklich über die Jahrhunderte hinweg an einer Urknalltheorie quasi festgehalten hat, dass quasi alles auf einmal entstanden ist. Im Grunde sagt er, ja, wissenschaftliche Arbeit hin oder her. Edge, die Bibel hat den Urknall zuerst die Welt gesetzt, was absolut nicht stimmt, das ist Blödsinn. Und ja, der hält halt diese Vorlesung, diesen Vortrag. Und Kevin Sorbo hört die ganze Zeit zu, er lässt ihn ausreden. Und am Ende dieses Vortrags nennt er ein Zitat von Stephen Hawking. Und damit zerplatzt das ganze Argument seines Studenten. Und der hat halt diesen Moment, haha, ich bin dir überlegen, du kommst in meinem Kurs nicht gegen mich an. Und normalerweise wäre es das gewesen, wenn ich als Professor meinen Studenten mit einem einzigen Zitat so entkräftigen kann. Dann sehe ich mich doch in der Oberhand in dem Moment und nicht als unterlegen. Aber was macht Kevin Sorbo? Nach dem Unterricht rennt er dann noch dem Schüler hinterher, diesem Josh, und sagt ihm: Hör mal, wenn du aufhörst, meinen Unterricht zu sabotieren, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich habe hier meine Ansichten. Ich ziehe hier meinen Stoff durch. Wenn du mir dazwischen funkst, ich werde dafür sorgen, dass du nicht den Kurs bestehst. Ich werde dafür sorgen, dass du hier gar keinen Kurs mehr bestehst an dieser Uni. Vor So allem, handelt kein Professor. er haut ja dann auch echt so das Ding raus: In diesem Hörsaal bin ich Gott. Und das, nein, nein, kein Uniprof jemals. Das gibt so, geht so nicht. Und vor allem, es kommt ja dann auch noch so zu irgendwann zu der Begründung, warum eben halt der Professor Radisson nicht an Gott glaubt. Nämlich nach dem zweiten Vortrag, nachdem Josh die Möglichkeit hatte, auch Stephen Hawking mal eben mit der Bibel zu entkräftigen, weil er muss dann ja auch das Argument antworten. Und ja, zwischen den Vorlesungen gibt es halt immer diese Konfrontation, Radisson gegen Josh. Und nach dieser zweiten Vorlesung eröffnet er ihm halt, dass er nur nicht an Gott glaubt, weil er als Kind gebetet hat, als seine Mutter krank war, und dann ist die Mutter trotzdem an Krebs gestorben. Darum kann es keinen Gott für ihn geben und darum hasst er Gott. Macht Sinn. Also, Professor Radisson ist nicht gläubig, aber er glaubt an Gott, hasst ihn, aber ist deswegen Atheist. Ja, lass Der das mal größte wirken. Atheist des Films glaubt eigentlich an Gott und ist nur wegen persönlicher Enttäuschung und Misserfolge nicht mehr gläubig. Einfach mal wirken lassen. So, die ganze Message. Der Film geht einfach davon aus, dass alle Leute per se gläubig sein müssen. Und man nicht einfach für sich logisch sein kann, ja, okay, man kann mir Gott nicht beweisen, ich sehe es nicht ein, mich danach zu richten. Nö, du musst wegen deiner eigenen Enttäuschung, wegen deiner eigenen inneren Wut natürlich dich von Gott abwenden. Denn man ist nicht einfach Atheist oder man ist nicht einfach Agnostiker oder einfach nicht religiös. Nein, man ist jemand, der sich von Gott abwendet. Grundsätzlich. Ja, und dann kommt es eben halt irgendwann nach dieser endlosen, fast schon endlos wirkenden Verhandlung dazu, dass eben halt, Warte, denn damit gewinnt er die Verhandlung auch noch. Der Professor sagt ihm dann quasi was zwischen den Vorlesungen, was Persönliches. Und Josh weiß dann halt, okay, ich muss nicht mehr argumentieren. Ich kann einfach nur noch meinen Professor triggern. Und die Verhandlung endet echt damit, dass er dann sagt, ich hasse Gott, ich hasse das Konzept Gott, bla bla bla. Und Josh sagt dann einfach nur, ja, aber wie können Sie etwas hassen, wenn es ihn nicht gibt? Wenn Sie ihn hassen, dann müssen Sie an Gott glauben. Und das heißt, Gott existiert. Und damit endet die Verhandlung. Und das heißt, das hat absolut keinen Diskurs, keine Beweisführung mehr. Es endet einfach nur darin, dass Kevin Sorbo in einem Wutanfall, was mega persönlich ist, in den Kurs raushaut. Und Josh, heroischer Moment, artet dann so weit aus, dass... Wir müssen sagen, die Kommilitonen sind quasi die Richter in diesem Szenario und sollen entscheiden, wer von denen die Verhandlung gewinnt. Wenn Josh gewinnt, hat er halt den Kurs bestanden. Wenn er verliert, hat er den Kurs nicht bestanden. Und alle, nachdem dann eben halt alle zur Erkenntnis gekommen sind, dass Gott nicht tot ist, wird total plump eine Szene, wie soll man sagen, es kommt zu einem Rip-Off einer Szene, die man aus einem anderen Film kommt. Falls ihr schon mal die Szene, beziehungsweise falls ihr schon mal den Film gesehen habt, Der Club der Toten Dichter, kommt es ja zu der berüchtigten Szene My Captain, Oh My Captain und... Oh Captain, My Captain. Genau. Und alle stehen eben halt an ihrem Pult auf und sagen, Gott ist nicht tot. Gott ist nicht tot. Und das ist für mich als Filmfreund ist das war ich mal wieder so pisst über, dass man das echt so gemacht hat, dass man echt dreist das so eben halt abgekupfert hat und quasi neu interpretiert hat mit dieser eindimensionalen Botschaft. Und nee, also ey, das war so vor allem weil es in der Club der Toten Dichter eben darum geht, dass ein Lehrer ja keine festen Unterrichtsmethoden hat, sondern die Schüler dazu bringt, wirklich selbstständig zu denken und selbst künstlerischen Veranlagungen nachzugehen. Und der Film nutzt einen Film quasi, der für die Freiheit, für Kreativität, für Wissenschaft spricht, dazu ihn quasi für die eigene Agenda umzumünzen, die das genaue Gegenteil aussagt. Es ist so falsch. Es ist so falsch. Also ich kann mich einfach nur wiederholen, es ist so falsch. Dieser ganze Film ist einfach so falsch. Josh sagt, das ist das finale Argument seiner Vortragsreihe, dass das Christentum toll ist, weil das Christentum Leuten selbst die Entscheidung überlässt, an Gott zu glauben oder nicht. Und alles, was nicht christlich ist, versucht immer, Leuten die nicht christliche Haltung aufzuerzwingen. Und das Christentum ist super und jeder sollte Christ sein, weil einem nur das Christentum angeblich die freie Wahl lässt. Und dann kommen halt alle anderen Handlungsstränge ins Spiel. Leute aller anderen Glaubensrichtungen, Atheisten, Moslems, werden quasi ja fast als Faschisten dargestellt, die dir deine Meinung aufdrängen und du kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist das ganz plumpe Bild, das dieser Film dir hier bietet. Alle anderen wollen dir einen Glauben auferlegen, aber als Christ wollen wir, dass du dich selbst für entscheidest und darum erlegen wir dir keinen Glauben auf, erst recht nicht in Form eines zweistündigen Propagandafilms, der dir klar und deutlich sagt, du hast an Gott zu glauben, wenn du ein gutes Leben führen willst. Das ist ein Widerspruch in sich, diesen Film sollte es in der Form gar nicht geben. Das ist übelste Propagandascheiße. Wie kann man... Ach, mach weiter, Holy. Ja, ich teile deinen Frust sehr und Es wird doch getoppt, wenn ihr jetzt meint, so, ja, wir haben jetzt hier alles angerissen. Nein, nein, nein, nein. Nachdem ich habe ja gesagt, es ist der Magnolia-Effekt. Am Ende kommen alle Handlungsstränge zusammen. Nachdem Professor Redison ja eben halt quasi der Verlierer ist, also so wird es ja dargestellt, in seinem atheistischen Weltbild, trennt er sich zu allem Übeln auch noch so von seiner Freundin. Und ja, gläubig ist, weil die Mutter im Sterben liegt. Genau. Und er, boah, jetzt, ich entschuldige, dass ich lache über eine Szene, wo einer vom Auto angefahren wird. es ist einfach die Darstellung, die macht es so unfreiwillig komisch. Kevin Sorbo, also aka Professor Redison, wird vom Auto angefahren. Okay, ich muss sagen, warum er auf der Straße ist. Also es findet ein Konzert einer christlichen Popband statt quasi. Und da alle Charaktere jetzt zum Christentum konvertiert sind und an Gott glauben, geht natürlich die ganze Stadt in dieses Scheißkonzert. Während die zwei Pfarrer immer noch versuchen, nach Disneyland zu kommen. Und weil gerade die Menschen so in Massen auf die Straßen strömen, in diese Konzerthalle, kommen sie halt nicht vom Fleck und machen ein bisschen Rast noch vor dem Stadion. Und Kevin Sorbo fängt halt jetzt an seinem Atheismus zu zweifeln, weil sein Schüler hat ihn ja besiegt und dann gräbt er Briefe seiner toten Mutter noch aus und bla bla bla. Und er will auf jeden Fall seine Frau wiederfinden und sich ihr entschuldigen, weil die Frau hat er natürlich wegen ihrem Glauben auch vor allen anderen akademischen Kollegen fertig gemacht. Und jetzt kommt der Unfall. Und Kevin Sorbo, a.k.a. Professor Redison, wird vom Auto angefahren und das bekommt natürlich der Reverend mit. Und der Reverend sieht dann natürlich eben halt, beziehungsweise beide Revenants sehen dann eben halt, dass eine kurze Zeit, nachdem er vom Auto angefahren wird, er hält die Hand und merkt so, er hat innerliche Blutungen, er wird es nicht mehr schaffen. Anstatt man jetzt irgendwie einen Krankenwagen holt oder sonst was, nein, er erteilt ihm dann völlig entgeistert, völlig selbstverständlich, es liegt ein Mensch im Sterben, er erteilt ihm die Absolution. Und das, nein, kein Mensch würde irgendwie jetzt darstellen, ach, ja, du stirbst, ich verteile dir jetzt die Absolution. Damit bei, die rennen halt auf den sterbenden Kevin Sorbo zu und der andere Pfarrer sagt, der guckt ihn einmal kurz an und sagt, ja, seine Lungen werden sich schon sehr bald mit Blut füllen, da ist nichts mehr zu machen, der Mann liegt im Sterben. Und anstatt auf die Idee kommen, einen Krankenwagen zu rufen, fangen sie halt an, ihn quasi noch im letzten Moment zum Christentum rüberzulocken. Was komplett, das ist eine unterlassene Hilfeleistung. In den 10 Minuten, wo sie über Gott labern, hätte er es vielleicht noch ins Krankenhaus geschafft. Aber nein. Man muss wenigstens einen Notruf tätigen. Was soll der Scheiß? Ich meine, der Pfarrer ist der große Held des Films. Er hilft quasi allen Charakteren, sich für Gott zu entscheiden und ist für sie da. Und er ist halt dieses Symbol christlicher Nächstenliebe. Aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, versagt er es, quasi ärztliche Maßnahmen zu ergreifen, sondern betet noch mit Kevin Sorbo, damit er noch in seinen letzten Atemzügen einsieht, dass das Christentum richtig ist und dann doch noch an Gott glaubt, bevor er stirbt. Also, ganz ehrlich, mir fehlen gerade schon die Worte. Ich meine, nachdem dann eben halt Kevin Sorbo uns verlassen hat, kommt es ja dann eben halt noch dazu, dass eben halt alle auf diesem christlichen Konzert sind und dann eben halt da noch Leute, die eben halt alle zum Christentum gefunden haben, dann eben halt noch irgendwie zusammenkommen, auch wenn sie dem ganzen Film über nichts miteinander zu tun hatten. Sie kommen vor dann allem plötzlich die Muslime, zusammen. Sie kommt nämlich mit Josh zusammen. Sie werden ein Paar. Das wird nicht so gesagt, aber es wird stark impliziert, weil Josh hat innerhalb des Films eine Freundin, die macht aber Schluss mit ihm, weil er halt diese Vorträge hält und sie auch so eine Karrieristin ist, die nur an sich denkt und sie glaubt, dass er sich seiner Karriere schadet und sie möchte sich halt nicht mehr mit ihm sehen lassen, weil er halt dieser christliche Spinner ist, der sich die Noten versaut. Das sind halt alle nicht christlichen Charaktere im Film. Der Charakter impliziert halt, dass sie sich vor 5 Jahren auf einem Konzert dieser christlichen Popband kennengelernt haben und dadurch ein Paar wurden. Und es wird dann halt impliziert, also man sieht, wie die sich ansehen und treffen und miteinander kurz reden. Und es wird halt impliziert, dass er wirklich mit der Muslima zusammenkommt, die jetzt übrigens beim Pfarrer lebt, der sie natürlich aufgenommen hat. Dann, wenn ihr jetzt meint, das ist noch nicht alles von dem Film. Nein, nein, nein, nein. Dann, ihr müsst nämlich auch noch bekehrt. Der Frontmann der christlichen Band möchte nämlich, dass alle Leute ihr Smartphone und ihr Handy nehmen. Und nein, nein, nein, nein, es ist nicht der Frontmann. Es ist der Duck Dynasty-Typ, der per Videokonferenz genau, auf einen Monitor gestellt hat. Genau, so war das. So war das eben halt dieser, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum der eben halt auf die Leinwand geschalten wird. Ich weiß noch nicht mal, was der mit diesem Konzert zu tun hat. Und gar nichts. Er hat nichts mit dem Konzert zu tun. Er war halt in der Stadt kurz zu Besuch, hat sich da die Kirche angesehen, dann hat er halt von diesem Gerichtsverfahren an der Uni gehört, er fand das super und wollte seinen Senf dazu beitragen. Das ist der Grund, warum er plötzlich auf einem Konzert auf einer Tafel erscheint und warum einer der Duck Dynasty-Typen, der super Prediger schlecht ist. Ein Vogeljagd-Redneck. Ari, Ari, jetzt nimm dir mal dein Smartphone und jetzt hau mal eine Message raus. Ja, also dieser Mann möchte dann eben halt, also der von den Duck Dynasty, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall. Willie Robertson. Genau, Willie Robertson. Er möchte dann eben halt, dass alle jetzt ihr Smartphone nehmen und dann eben halt Leuten und ihren Nächsten eben halt die Nachricht schicken, Gott ist nicht tot. Und das bekommen irgendwie alle, die irgendwie in diesem Film Screentime haben, dann plötzlich auf ihr Handy bzw. ihr Smartphone. Ja, unter anderem halt Paul Quo, der seinem Vater eine Nachricht schickt, Gott ist nicht tot. Und das ist eigentlich ein Todesurteil. Wenn wir davon ausgehen, dass Christen in China verfolgt werden, was ich nicht weiß und nicht nachrecherchiert habe für diese Ausgabe. Und der Film endet dann halt und in den Credits steht auch der Aufruf, nimm dein Smartphone raus und schreib auch du allen Leuten, die du kennst, die Worte, Gott ist nicht tot. Also es endet quasi mit einem Aufruf, all deine WhatsApp-Kontakte zu belästigen. Ich stelle mir das gerade mal vor, so jemand schaut diesen Film und ich bekomme dann per WhatsApp die Nachricht, Gott ist nicht tot. Ja. Ich denke dann auch, immer hast du gekifft? Ja. Aber natürlich bekommt auch Professor Redison, der gerade gestorben ist, diese Nachricht. Ja, alle Fiesen bekommen ja die Nachricht, weil sie ja alleine sind. Der Vater ist allein in seinem Auto, also der chinesische Dean Cain bekommt die Nachricht und natürlich Kevin Sorbo, der gerade gestorben ist. Ja, und damit ja. Kommt dann eben halt auch noch so die letzte Szene, dass dann eben halt der Revenant das Handy sieht und draufschaut und sich beide Revenants dann anschauen. Und deshalb weiß er, dass er Gottes Werk verrichtet hat und ein guter Prediger ist und seinen Job weiter ausüben soll, weil Gott nicht tot ist. GG, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum wir über diese ganze... Good God. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir in diesem Film, jetzt wisst ihr auch, warum wir in dieser Aufnahme so viel gespoilert haben, weil ich persönlich fände es jetzt nicht gut, wenn ich jetzt euch gesagt hätte, schaut euch diesen Film selber an, denn ich finde jetzt nicht, dass dieser Film sehenswert ist. Er ist unfreiwillig komisch, wie du schon mal festgestellt hattest, aber mich macht dieser Film einfach nur sauer, weil er einfach nur so stumpf und eindimensional agiert und teilweise auch eben halt gezielte Glaubensrichtungen falsch darstellt. Für mich ist dieser Film einfach kein guter Film. Bei unserem ersten Aufnahmeversuch hast du ins Mikrofon geschrien. Das war quasi unmittelbar, nachdem du den Film gesehen hattest. Und du warst echt sauer. Mittlerweile mussten wir den Film halt so oft besprechen, weil irgendein göttliches Zeichen möchte wohl nicht, dass wir diesen Podcast veröffentlichen. auf jeden Fall, wir haben jetzt halt wirklich zum dritten Mal drüber gesprochen. Und Huli kennt meine Meinung daher schon. Im Gegensatz zu Huli wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, das wird plump und das wird ein christlicher Propagandafilm. Und mit Kevin Sorbo. Das ist dann quasi noch so das Tüpfelchen auf dem I. Und das Ding ist, dieser Film ist so kacke, so toxisch in seiner Argumentation, dass er mir zumindest Spaß gehabt hat. Weil ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film so offensiv, so angreifend, so dumm sein würde, wirklich. Und man kann es halt so machen wie Huli und sich darüber aufregen, oder man weiß halt, worauf man sich einlässt. Und dann ist es tatsächlich mehr so eine Art Übung fürs Gehirn. Und man kann über die Szenen lachen, weil sie so dumm sind und so krass überzeichnet und so offensichtliche Propaganda, dass man quasi wirklich dazu angetrieben wird, selbst zu denken. Und während man den Film schaut, man schon jede einzelne Szene dekonstruiert. Und das ist dann halt irgendwo fast schon unterhaltsamer Christentrash. Also unter den richtigen Voraussetzungen, wenn man Carsten Bier und vielleicht noch einen Kumpel dabei hat, würde ich sagen, kann das relativ unterhaltsam sein. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich muss sagen, am Ende fand ich den Film mega lustig, weil man glaubt einfach nicht, was man hier vorgesetzt bekommt. Ja. Es ist unglaublich. Also und ich wurde ja wirklich von dir mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Also es ist schade, dass die erste Aufnahme nichts geworden ist. Ich war so wütend. Ich war selten so wütend über einen Film, wie ich das beim ersten Mal war. Und ja. Mittlerweile merkst du ja auch, dass es da Sachen in dem Film gibt, die unfreiwillig komisch sind. Das hast du beim ersten Mal nämlich gesagt. Nee, beim besten Willen, ich kann da nichts Komisches dran sehen. Ja. Dafür ist also jetzt mit so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Abstand, ja. Dieser Film vermittelt eine, in Anführungszeichen, ernste Botschaft, die eben halt Menschen, die vieles hinterfragen, eben halt gegen den Kopf stößt. Allen anderen, die eben halt an Gott glauben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob dieser Film unbedingt jetzt sehenswert für euch ist. Oh, die Christen in Amerika lieben ihn. Der hat ein Sequel bekommen dieses Jahr. Es ist unvorstellbar, aber leider ist Kevin Sorbo ja von uns gegangen. Deswegen ja, der ist nicht mehr drin. Dean Cain ist auch nicht mehr drin, meine ich. Aber ja, es gibt ein Sequel zu God's Not Dead. Es gibt andere christliche Filme und langsam fangen sie auch noch so über Netflix und andere Streaming-Dienste ein bisschen nach Deutschland rüber zu schwappen. Also sie bekommen tatsächlich deutsche Synchros mittlerweile. Und oh Junge, weißt du, wir sollten nochmal sowas besprechen. Solltet ihr, liebe Zuhörer, Interesse daran haben, dass wir weitere christlich geprägte Filme oder beziehungsweise uns Filme zu Gemüte tun, die eben halt eine Wertebotschaft haben, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ansonsten kann ich euch jetzt schon sagen, wir freuen uns an dieser Stelle beim nächsten Mal einen Adam Sandler-Film zu besprechen. Mehr verrate ich nicht. Ja, das muss sein. Da müssen wir mal durch. Dieses Format soll jetzt eigentlich kein Rant-Format sein, aber YouTube-Kanäle müssen mal durch alles durch und da bietet es sich halt mal an. Und das war Schmerz September. Das war unsere Besprechung zu God's Not Dead. Ich überlasse dir die letzten Worte. Und wenn wir euch mit unserer Nachricht erreichen konnten, wenn auch wir dazu führen konnten, dass wir euch überzeugen von dem, an das wir glauben, dann nehmt jetzt eure Handys hervor. Schreibt es auf Twitter, schreibt es auf Facebook, schreibt es jedem, den ihr kennt. Kevin Sorbo ist ein Huso. Auf Wiedersehen.